danke dir, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ich danke dir, Rudolf Hess. Ich danke dir, Hermann Göring. Hermann Göring. Dass eure Kraft uns nie verlässt. Ich danke dir, Josef Goebbels. Josef Goebbels. Ich danke dir in der Zeit. In der Zeit. Ihr wart die Helden fürs Vaterland und ihr stand für Deutschland. Danke für eure Tat gegen das Judenpaar. Gegen das Judenpaar. Sie keil und treue Lebzeit. Für das, was einst geschah.